Welcome to Sunday Eve Experiment. All 2 weeks, 6 to 8 p.m. Also hallihallo da draußen zu einer weiteren Sendung Sunday Eve Experiment. Für alle die letzte Woche oder vor 2 Wochen gehofft haben, was zu hören, die möchte ich nicht enttäuschen. Es gab wieder mal Probleme, aber wir hoffen, dass wir in nächster Zeit regelmäßig senden werden. Nichtsdestotrotz, heute haben wir uns den Bennett eingeladen. Wieder mal 2 Stunden wunderschöne minimale Musik und für uns die Gelegenheit, den Bennett besser kennenzulernen. Ich würde sagen, ich reiche ihm mal das Mikrofon, um Hallo zu sagen, und dann hören wir schon mal rein in sein Set. Ja, einen wunderschönen guten Abend und ein Hallo, wo auch hin, auch immer. Ja, ich freue mich, hier bei euch zu sein. Hab euch ein 2-stündiges Set mitgebracht. Erst hier zu Hause gemixt und eine CD, die, denke ich mal, so ungefähr 1 Stunde beinhalten wird, die ich vor circa 1 Jahr aufgenommen habe. Okay, dann tune in. We'll be right back. Thank you. Check. Thank you. Ja, Benne, du bist ja heute das erste Mal hier und wir haben uns ja letztens erst per Zufall kennengelernt. Witzige Sache, von daher finde ich es toll, dass wir so schnell hier uns eingefunden haben und wir dich über Sunday Eve Experiment mal vorstellen können und selber kennenlernen. Beziehungsweise habe ich vernommen, dass du schon sehr lange in Dresden tätig bist und glaube ich so in den ersten Tagen, als du das Base eröffnete, schon mit an den Turntables gestanden hast. Ist denn das soweit korrekt? Fast. Also begonnen hat eigentlich alles in der Fabrik. Dresdens erster Techno-Club, IBM und Techno-Club. Dort hatte ich die Ehre, Mittwochabends aufzulegen. Das ging über einen Doorkeeper, der mich da irgendwie mal quasi entdeckt hatte, über eine illegale Party, die wir gemacht hatten. Ja, und das ging dann so weit, dass dann auch samstags klar ging und von dort aus dann halt in Space und Dresden, Umland. Und so. Verstehe. Und die eigene Geschichte, von der du gerade erzählt hast, habt ihr da viel gemacht? Das waren zwei Partys in Radebeul, ein Graffitwerk, bis die Polizei kam. Tja, und dann folgten weitere Partys, also an anderen Orten, Zerma zum Beispiel auch noch. Dort haben wir auch regelmäßig Partys gemacht. Ja, und bis jetzt halt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt immer irgendwas Festes gab, sondern es waren halt immer irgendwie, sag ich jetzt mal, alle eine Zeit, die wir nie festgelegt haben, haben wir halt irgendwas gemacht und das hat sich eigentlich bis heute fortgesetzt. Also du bist ein fleißiger Junge gewesen, wie ich das gerade höre, was Partys betrifft. Ist demnächst mal wieder was von dir? Na, es sollte eigentlich auf der Tannenstraße in Dresden sein. Muss jetzt leider abgesagt werden, also nicht ganz abgesagt werden. Wir haben jetzt die Möglichkeit bekommen, das Ganze im Loop durchzuziehen. Und zwar haben wir uns ja den Marek Hämmern geholt. Ja, das wird ein Abend werden, da wird der Marek live spielen und ich werde dann rundherum den Abend gestalten. Allein. Allein. Und hast du jetzt gesagt, wann das stattfindet? Nein. am 10. September diesen Jahres. Alles klar. Also hier schon mal im Voraus der Party-Tipp für den 10.9. Und ihr wisst natürlich, wo ihr das alles nochmal nachlesen könnt, auf bang.de. Kommen wir doch mal zur Produktion. Bist du selber schon produktiv gewesen im Sinne Musikproduktion? Leidiges Thema. Ich sag mal, das ist alles noch im Versuchsstadium. Also geplant ist schon, sag ich mal, seit wir irgendwie zusammen irgendwas machen, reden wir halt davon. Ich selber bin jetzt ungefähr seit einem Jahr dran, selber irgendwie Musik zu machen. Aber ich denke, das ist einfach mal noch nicht spruchreif. Also ich werde die Zeit entscheiden lassen. Ja, wir sind gespannt. Also ich hoffe, du informierst uns als Erste, wenn da was kommt. Dann würden wir nämlich gleich nochmal was Neues ansetzen. Da wir in unserer Sendung auch mit den Leuten hier in Dresden die Möglichkeit einräumen, wenn sie halt neu sind in der Szene, beziehungsweise mit Veröffentlichung in die Musikwelt eintreten, dass sie halt hier auf unsere Couch kommen dürfen und mal drüber reden und ihr Projekt vorstellen. Nochmal an alle da draußen, die halt meinen, die möchten gerne mal hier sitzen, mit uns reden. Schickt uns einfach mal eine E-Mail an info@bang.de, das kommt an. Best DJs, best show, best internet radio. Something for your mind, your body, and your soul. An dieser Stelle schalte ich mich mal ein. Benne, du sagst die ganze Zeit wir, obwohl du nicht hier sitzt. Kannst du mal erklären, wer da eigentlich dahinter steckt mit wir und wie gesagt, was da so am Laufen ist oder was da schon gelaufen ist von Musik oder Musikproduktion? Okay, wir heißt, dass ich mit dem Frank Akas Leit, der auch schon seit Ewigkeiten hier in Dresden produktiv ist, wir sind da drauf und dran, einige Sachen zu veröffentlichen, haben auch schon was dann quasi ins Netz gestellt, einzuschauen, anzuhören unter www.musik-hoster.de. Ja. Und ihr hofft, dass das jemand erreicht sozusagen, oder dass ihr jemanden damit erreicht? Wir hoffen nicht nur, das ist so. Das klingt ja schon mal gut. Du legst ja auch häufig in Leipzig auf, so wie ich öfters mal so gelesen habe, Distillery zum Beispiel und so. Ist da mal wieder nächste Zeit was von dir zu hören? Ich hoffe. Aber ich denke schon, also ich bin das letzte Mal aus Leipzig gefahren und hatte dann ziemlich gutes Feedback gehabt. Alle Grüße an die Leipziger. Nee, ich denke einfach, dass da die nächste Zeit wieder was kommen wird, aber wann genau, weiß ich noch nie. Über wen läuft das da? Läuft das da direkt über die Distille oder sind das diese Crew-Abende wie von BTSA oder ja, diversen anderen Crews dort gestartet werden? Oder wie gesagt, wirst du da direkt vom Steffen angerufen? Der bucht dich dann? Also soweit wie ich jetzt informiert bin, ist in der Distillery sind das alles nur noch sogenannte Crew-Abende. Also die Techno-Abende werden von den Jungs organisiert, die anderen dann diese Racker-Geschichten werden wieder von den anderen Leuten, also und dann wäre ich dann eben von demjenigen, der sich dafür zuständig fühlt, angerufen. Okay, so wie es meistens ist, so wie es bei mir auch eigentlich immer ist. Tja, was gibt's noch zu fragen? Fällt dir noch was ein, Rick? Du hast immer einen lockeren Spruch aus der Tasche. Immer der Standard. Erst wird der Standard rausgeholt und dann ist man locker genug, um über anderen Scheiß zu reden. Bist du eigentlich jetzt direkt bei Ideal Fun verbucht oder zu welcher Crew würdest du dich in Dresden dazu zählen wollen? Ideal Fun ist auch gedacht als Plattform in Dresden. Habe ich bis jetzt leider noch keine Möglichkeit gefunden, über die Jungs irgendwie gebucht zu werden. Ich weiß nicht, also ich fühle mich ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin einfach auch gespannt, was dort noch passiert. Also es ist halt irgendwie es ist nicht einfach. Also genau. Also ich denke, die Jungs sind auch einfach versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und sind da auch noch nie ganz zufrieden, also was ich da jetzt so mitbekommen habe. Benne, du warst da jetzt, wie ich mitbekommen habe, eine Zeit lang mal außerhalb von Dresden tätig. Ich hoffe, ich liege jetzt richtig, weil es war mal eine Zeit lang ruhig um dich hier und wie ich dann von einigen Seiten gehört habe, musst du dich vom Ausland aufgehalten haben. Liege ich jetzt so völlig falsch oder wo hast du dich rumgeht? Sowohl als auch. Also ich war in Österreich ein Jahr, hab dort gelebt und gearbeitet und hab zwischenzeitlich nochmal eine Ausbildung durchgezogen. Ja, und hab mal Zeit für mich genommen einfach. Und bin dann jetzt wieder nach Dresden zurückgekehrt. Und in der Österreichzeit gab es irgendwie Musikexperimente? Hast du dort mal versucht, irgendwie Fuß zu fassen? Sicher, also ich habe dort, in der Zeit habe ich in Salzburg die Möglichkeit bekommen aufzulegen. Es war in der Arge und dann noch in einem, bei einem Snowboard-Event, also diese sogenannte After-Hour dann. Ja, dann wurde ich ins Radio eingeladen, das nennt sich Xtreme. Dort war ich auch zweimal zu Gast, ja. Und andere Kontakte habe ich versucht aufzunehmen, sind aber noch nicht ganz spruchreif oder sind ob der vielen Leute, die halt versuchen, irgendwo aufzulegen, also noch nicht zustande gekommen. Klingt sehr interessant. Und wenn du jetzt mal die Szene Österreich oder Salzburg mit Dresden vergleichen würdest, was käme da bei dir raus? Was was käme dabei raus? Also das eine Erlebnis, das war für mich also ein wunderbares. Das war eben bei diesem Snowboard-Event. Vor mir hat eine Crossover-Hardcore-Band gespielt und ich habe danach aufgelegt. Und die Leute haben sich halt eingelassen. Also es war ein echt geiler Abend. Soweit weiß ich nie, ob das hier auch geht, aber ich denke mal schon, dass da irgendwie auch eine gewisse Offenheit in dem Land einfach da ist. Also, wieso, warum? Luftberge, keine Ahnung. Ja, und generell die Dresden-Szene, wie würdest du momentan so, beziehungsweise wie stehst du momentan dazu? Jeder hat ja eine Meinung hier in Dresden. Findest du es momentan cool, was passiert, oder gibt es so einige Eckpunkte, wo du sagst, du findest das eher zum Kotzen, was da so geht? Ja, zum Kotzen kann man glaube ich zu niemandem und zu nichts sagen, aber ich habe momentan in Dresden keine Lust wegzugehen. Also so viel dazu. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo anders hinfahren. Sei es jetzt vom Line-Up, was mich jetzt interessieren würde, was mir hier einfach irgendwo fehlt. Ja, also, ja, das ist soweit dazu. Ja, versuchst du das dann durch deine eigenen Partys zu kompensieren, dass du in Dresden das ranholst oder nach Dresden holst, was die anderen irgendwie scheinbar nicht tun? Ne, ich sage nicht scheinbar nicht tun. Also es sind ja sicher auch hin und wieder passiert ja auch was, aber es ist ein Wunsch von mir, sicher Leute hierher zu holen, die sonst noch nie hier da gewesen sind, aber das ist, wie gesagt, Wunsch und Realisierung, das sind halt zwei Seiten. Thank you. Gut, ich würde sagen, dann lassen wir es erstmal. Oder gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du jetzt hier an dieser Stelle loswerden möchtest? Vielleicht noch ein paar Grüße nach da draußen? Ja, ich grüße einfach alle, die da draußen jetzt zuhören. Und ich wünsche mir eigentlich noch eine schöne Zeit. Und dass hier noch ein paar Dinge passieren, die so im Kopf rumschwirren. Ja, das hoffen wir doch auch. Gell, Hagen? Dann reiche ich weiter an den Herrn Blue für die Abmod. Ja, dann mache ich wieder die Abmod für heute. Ja, es war wieder mal ein schönes Fest. Danke, dass du da warst, Bennett. Und wir haben in 14 Tagen dann wieder keinen Gast da. Denn ich denke mal, wir werden mal wieder eine Sendung von uns promoten, oder wir werden besser gesagt uns selbst promoten, nicht von uns promoten. Wir können uns ja von uns selbst promoten lassen. Infos gibt es wie immer bei www.bang.de. Da könnt ihr Dates, Termine, sonst was auschecken oder euch einfach nur einloggen und abgucken, was die anderen so in Dresden über die Zähne und von der Zähne labern. Übrigens gibt es auch die letzte Sendung da zum Download bei Sunday Eve Experiment. Da gibt es irgendwo bei Mitreden ein Ding, kriege ich gerade irgendwie zugesteckt. Ja, und das war's. Uns hat es wie immer Spaß gemacht und wir hören uns in 14 Tagen wieder bei Sunday Eve Experiment. Tschüss. Bye. Ciao, ciao. Sunday Eve Experiment.